Bruder Wermuth, hannoverscher Generalpolizeidirektor, hat auch als Großmeister des dortigen Freimaurerbundes in Gemeinschaft mit einem Berliner berühmten Polizeidirektor Enthüllungen über die große Revolutionsmacht seines Bundes in einem Werke gegeben, welches den Titel führt »Die Kommunistenverschwörungen des 19. Jahrhunderts, Berlin 1853«, welches leider nur in 100 Exemplaren zu 2 Bänden gedruckt worden ist. Zur Benutzung der Polizeibehörden der sämtlichen deutschen Bundesstaaten. Warum hat der Berliner Polizeipräsident während der Kaiserzeit das Buch nicht vervielfältigen lassen? Es lässt sich denken, welche höchst interessante, wichtige Aufklärungen in demselben gegeben sind. Und doch haben wir trotz alledem 1863 in Polen die allerscheußlichsten Gräuel ins Leben treten sehen. Wie nicht minder eben jetzt der Polenprozess in Berlin beweisen wird, dass dieselbe geheime Nationalregierung, als deren Frucht das Mordsystem in Polen betrachtet werden muss, auch in Preußisch-Polen organisiert gewesen ist. Und wir behaupten, durch neue geheime Ernennung noch fortbesteht. Aufgrund des tieferen Einblicks in dieses geheime Labyrinth, welches uns die Ereignisse seit 1848 gegeben, behaupten wir, dass ganz dieselbe geheime Regierung auch in Galizien und anderen Ländern Europas organisiert ist, für jene Krise, die furchtbar hereinbrechen wird, wenn endlich Napoleons Augen sich schließen werden. Zitat: Wehe den hohen Monarchen Europas und ihren Familien und ihren treuen Untertanen zu jenen Zeiten, wenn alle diese schweren Zeichen der Zeit die Augen nicht öffnen über die einzige und alleinige Quelle dieser großen Blutschuld, welche in der politischen Macht des FM-Bundes liegt. Zitat Ende. Was 1863 und 1864 in Polen an furchtbaren Gräueln verübt worden ist, kann angesichts unzähliger schreiender Zeichen der Zeit nicht oft genug aufs Neue vor die Augen gestellt werden, zumal dieselbe Mordpartei, welche der Urheber der Gräuel in Polen war, auch anderwärts vorhanden ist und dieselbe schrecklichen Ereignisse vorbereitet. Einen neuen Beweis für das eben Gesagte und dafür, dass alle diese Gräuel von dem Freimaurerbunde ausgehen, liefert die Kreuzzeitung vom 15. September 1864 durch folgenden Bericht. Zitat: Turin. Die Lage des Landes ist eine trostlose. Allerwärts ertönen die Klagen der Moderati, die sonst die einzige Stütze der Regierung bildeten, die Verwünschungen der Konservativen und die knirschenden Flüche der Roten, die mit dem Dolche zu säubern drohen. Die Roten, zu denen nicht allein die Mazzinisten, sondern nunmehr auch sämtliche Garibaldianer gehören und die sich auch aus anderen Parteien, und zwar massenhaft, verstärken, treiben unter der Maske der Freimaurerei ihr frevles Spiel und entziehen so ihre verwerflichen Machinationen den Augen der Polizei. Viele der Logen, die unter Mordinis Oberleitung stehen, sind die ausgebildetsten Jakobinerclubs. Die Beiträge dieser FM werden, anstatt zu Unterstützungen, zum Ankauf von Waffen und Munition verwandt. Politik ist die einzige Triebfeder aller ihrer Handlungen und ihr letzter Zweck die Sozialrepublik. Wann die Zeit ihres Handels sein wird, vermögen sie selbst nicht zu sagen, doch wird es, wie diese Agitatoren öffentlich ungescheut aussprechen, ein blutiges sein, und das Jahr 1793 soll übertroffen werden. Zitat Ende. Graf Lorenz Mamiani, 1859 italienischer Gesandter in Griechenland, war als ein Haupt der Freimaurer Carbonari schon seit 30 Jahren tief eingeweiht in das geheime Clubwesen, in welchem sich die Luftons auf den Universitäten Italiens, am meisten in Padua und Pisa, für den Sturz Italiens und Griechenlands vorbereiteten. Für Letzteres war in diesen geheimen Studentenclubs eine eigene geheime Gesellschaft, Heteria, gegründet worden, welche als Zweig der Carbonari auch alle Revolutionen in Griechenland unternommen und zuletzt den König Otto vertrieben hat. Die Verbindung der italienischen mit der griechischen Umsturzpartei hatte das Eigentümliche, dass sich nach Italien kommenden griechischen Logenemissäre zur Täuschung von verschiedenen Lagern auszugehen schienen. Zitat Ende. Die Brüder Plom und Bille, Hochgradbrüder des dänischen FM-Bundes, Redakteure des Roten Tagblattes, kämpften für die skandinavische Republik und wollten sie 1864 errichten. Zitat Ende. Zu besonderer Achtung fügen wir noch das Neueste aus Spanien herbei, Kreuzzeitung vom 24. November 1865. Zitat: Die Nachrichten aus Madrid lauten bedenklicher als je. Die politische Agitation macht sich wieder in einer so fieberhaften Weise geltend, dass man sich der Gedanken an einen nahen Bürgerkrieg nicht erwehren kann. Das ganze konstitutionelle System ist abgenutzt, die alten Parteien sind völlig bedeutungslos geworden. Die Demokraten sind durch Logen vollkommen organisiert, soeben hielten sie zum ersten Male wieder seit 1854 eine öffentliche, von 10.000 Personen besuchte Versammlung im Zirkus. Ihre Redner Marquis von Albaida und Professor Castellea verkündeten mit einer Sicherheit ohnegleichen den nahen Sieg der Revolution. Dabei wurde unter Donnerreden Beifallruf gegen die Dynastie, gegen die Kirchen, gegen den Adel, gegen die Reichen und gegen die Armen gesprochen. Dieses alles lässt ihm Ministerpräsident O'Donnell ungestraft geschehen, weil er ebenfalls, wie bekannt, ein Haupt des FM-Bundes ist. Zitat Ende.